Das ist mir sehr, sehr ernst. Auch in den Bierständen bitte. Überall mal eben ganz kurz Ruhe. Wir möchten jetzt bitte, dass keine Panik ausbricht. Und so bin ich, da hab ich Sachen und Filme. Da kommt Verfassung des Zweifels. Gedanken und Metaphoren.